Erster, ich rufe aus tiefer Not zu dir, Herr. Zweiter, Herr, bitte höre meine Stimme. Höre genau auf meine Bitten. Dritter, wenn du alle Fehler merkst, wer kann dann vor dir bestehen? Vierter, aber du vergibst uns. Darum ehren die Menschen dich. Fünfter, ich warte auf den Herrn. Ich hoffe auf sein Wort. Sechster, ich warte auf den Herrn. Ich warte mehr als Wächter auf den Morgen. Siebter, Israel, hoffe auf den Herrn. Er ist gütig und hilft sehr viel. Achter, er wird Israel von allen seinen Fehlern befreien.